Hallo Lars. Hallo Andreas. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. nach dem Urlaub. Genau, auch stimmt, nach unserem Buddy-Urlaub in Edinburgh. Genau, wir hatten eine kleine Edinburgh. Pause hier, weil Andreas auch sich danach noch mal ein bisschen Urlaub gegönnt hat, sei ihm ja auch gestattet. Jetzt sind wir wieder da. Ja, gleich das erste Patreon-Gate verwertet, ne? Schön, Kopenhagen, 2 Wochen, dann Dubai kurz fürs Wochenende nur, hat sich gar nicht gelohnt. Der Flug war länger als Aufenthalt, aber ich dachte, ach komm, wir haben ja die Kohle. In dem Sinne schon mal vielen Dank an alle Unterstützer. Zum Schluss gibt es natürlich wieder einen kleinen Vorlesprogramm von unseren Pledgern hier. Jetzt kommen wir erstmal zu euren Fragen. Denn was ist nochmal der Sinn des Podcasts? Naja, wir kriegen von euch Hilfesuchenden eure Fragen eingeschickt, die aus allen möglichen Themengebieten kommen. Und wir geben dann ernsthaft Hilfestellung und versuchen euch wirklich eine Lösung anzubieten. Ihr könnt mitmachen, indem ihr eure Fragen an gagreflexpodcast@gmail.com an uns Kessenhühner schickt. Und wir fangen an mit einer Frage. Also wir helfen da, wo wir nicht können und so weiter. Die Naja, Catchphrases ihr haben wir ja kennt noch gar nicht das. Ihr gebracht, habt ne? die Wenn ihr wirklich Fragen, ihr habt Probleme die habt, geht doch Antworten. einfach mal zum Arzt. Barone links Und so Pausen. weiter. Also. Hi, ihr Nasen. Ich höre gerade ein paar Podcasts von euch nach und nach und war gerade bei der Kotzfolge. Wer sich daran nicht erinnern kann, sollte die gleich im Anschluss nochmal hören. Mir ist eine noch dümmere Geschichte passiert. Nach einer durchzechten Nacht mit Alk und Co. habe ich im Schlaf aufs Sofa eines Kumpels gepisst. Ich bin keine 6 mehr, sondern über 30. Der in Anführungszeichen gute Freund behielt es nicht für sich, sondern er erzählte es fleißig im Freundeskreis herum. Dabei auch einer gemeinsamen Freundin, an der ich gerade rumgebaggert hatte. Könnt ihr mal kurz sagen, dass mein Leben okay ist, noch ganz okay weitergehen könnte? Oder ist ein Kopfschuss bei mir oder dem Freund sinnvoll? Gruß Hans Dampf. Also Kopfschuss ist ein bisschen zu hart. Wie kann man denn aufs Sofa von jemandem pissen? Also ganz ehrlich, sowas ist mir noch. Also da könnte ich, so besoffen könnte ich nie sein, dass mir irgendwie der Harndrang so stiften geht, dass ich einfach nur pinkeln möchte. Aber hast du nicht diese Angst auch? Also, I feel you, Bro. Das ist mir zwar noch nicht passiert, aber ich habe diese Angst wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwo anders schlafe und mich betrinke. Holy shit. Man kennt das ja, ne? Früher, wenn du in deine Träume das Pinkeln eingebaut hast, ne? Wenn du im Traum, wenn du träumst, dass du gerade pinkelst, dann war es früher so, dass du einfach schön ins Bett gepisst hast. Das ist mir noch nie passiert. Das ist doch eine Mär. Ist es dir wirklich noch nicht passiert? Nee, ins Bett gepisst? Nee, nicht mal als Baby. Wann hast du denn aufgehört zu pinkeln? Du hast schon seit Jahren nicht mehr gepinkelt, Andreas. Das ist mir auch schon aufgefallen. Na, ich laufe natürlich schon immer in so halb durchtränkten Shorts rum. Das dann schon. Aber es ist nie so viel, dass man wirklich von Pisse reden könnte. Es ist immer so ein bisschen mehr, als dass es klamm wäre, Ja. aber jetzt nie so richtig voll gepinkelt. Also der Geruch wird angenommen vom Sofa, aber maximal 2, 3 Tage. Ja, ist halt so, dass ich dann ab und an einfach mal kurz mit Seife reingehe mit der Hand und dann geht's auch wieder eine Stunde. Bisschen noch Parfum drüber Ja. und dann ist die Sache gegessen. Nein, ich habe diese Angst tatsächlich auch immer. Denn wenn ich jetzt mittlerweile träume ich auch häufiger noch, dass ich gerade aufs Klo gehe und Pipi mache. Wie Und ernst du das erzählst? wenn ich dann aufwache, habe ich wirklich jedes Mal panische Angst. Scheiße, du kennst den Traum, du weißt, was passiert. Schau erstmal, ob du nicht schon schwimmst. Und es ist jetzt tatsächlich dann Gott sei Dank nicht mehr passiert. Bei dir offensichtlich schon. Das ist natürlich wirklich Worst Case Scenario. Bei einem Kumpel auf dem Sofa und erzählt es schön weiter. A, ein richtiges Arschloch, dein Kumpel. Ja. Also sowas macht man nicht. Da kann man zusammen drüber lachen, dass es das passiert ist, dass du so ein Trottel bist und deinen Harndrang nicht im Griff hast. Aber man sollte das natürlich nicht seinen Freunden erzählen. Also Kopfschuss halte ich jetzt nicht für überzogen. Nee, also ich meine, klar, du pisst ihm auf die Couch, aber er pinkelt dir da ordentlich ans Bein, muss man ja auch sagen, weil er das natürlich mit dem Mädel da auch noch dadurch vereitelt, denn wer will schon so einen kleinen Pisser zu Hause haben, ne? Genau, dann erzähl das mal deinen Freunden weiter, dass dein Kumpel dir ans Bein gepinkelt hat. Mal gucken, wer dann der Trottel Ja, ist. absolut. Ja, also du hast wirklich noch nie in deinem Erwachsenen, also nicht Erwachsenen, in deinem Alter, in dem Alter, in dem du schon zurückdenken kannst, hast du nie ins Bett gemacht oder so? Nö. Also wenn dann gekotzt, das mehrfach. Ja. Aber pinkeln, also ich, nee, ich glaube schon, dass ich diese Phase auch sehr zeitnah vor mir haben werde, in der es gar nicht mehr anders geht. Aber solange das noch nicht der Fall ist, nee, ich bin wirklich so Herr über meine Sinne sozusagen. Vor allem, er schreibt ja auch, ich bin keine 6 mehr, sondern über 30. Das heißt, da fängt es ja sowieso auch schon wieder an. Du weißt, dass du mit über 30 schon ein ziemlich alter Mann bist und dir Ja. dann langsam mal über, wie heißt es, Sinopret, nee, Sanofink, Granofink, Gedanken machen solltest. Das kannst du vielleicht vor dem Einschlafen dann einfach nehmen. Aber ich kenn die Situation, ich fühle dich. Du musst ihm natürlich das Sofa bezahlen, ne? Weil das kriegst du ja nicht mehr raus. Wenn du aufs Sofa pinkelst, kriegst du die Scheiße doch nicht mehr raus. Sofa ist sowieso so ein heiliges Scheißding. Du kannst ja nicht waschen, da musst du irgendwie zur Sonderreinigung oder hast du schon mal dein Sofa gewaschen? Nee, weil ich auch immer relativ kleine Waschmaschinen bisher hatte in meinem WG-Leben. Aber es gibt ja auch so leicht abwaschbare, also so schwarze Ledercouches, das habe ich halt zu Hause aus verschiedenen Gründen. Die sind dann doch relativ einfach von sämtlichen Flüssigkeiten zu befreien. Also gar kein Problem, kann ich nur weiterempfehlen. Okay, also was Und ich kannst habe du. auch immer so eine, ich nehme die Klarsichtfolie halt nie ab von der Couch, ne? Letztes Mal waren da so Zeitungsdinger, also alte Zeitungen Ja, über deinem Sofa aber die hatte ich verbreitet. dann nur hingelegt, die kommen bei mir an die Fenster an, weil ich habe so viele Fenster in meiner neuen Wohnung, da kann ich nicht überall Gardinen oder so einen Scheiß kaufen Das oder wollte ich dich Rollos. sowieso mal noch fragen, wie du das gemacht hast, weil Andreas wohnt ja jetzt in einer neuen Wohnung und du siehst wirklich nichts als Fenster. Meisten Zuhörerinnen haben die Wohnung ja schon gesehen, deswegen ist es für die nichts Neues, aber ja, wenn du so große Fensterwände hast, dann ist das halt echt ein Problem. Ich habe momentan im Schlafzimmer habe ich eine Decke jetzt im Fenster drin eingeklemmt. Und der Rest, es wird mit witzigen Zeitungsausschnitten Ja, zugeklebt. deine Wohnung sollte eigentlich inseriert worden sein mit nicht mit Zimmer, Küche, Bad, sondern Zimmer, Küche, Bad, Fenster. Das Das ist ein stimmt. einziges Fenster, deine Wohnung. Hast du noch keine Gardinen? Nee, habe ich noch nicht geholt. Das ist Kannst du auch immer. schlafen überhaupt? Ja, wie gesagt, eine Decke. Es ist momentan eine Decke, die das wirklich alles abdunkelt. Aber eine Decke kann doch keine 5 Meter Fensterwand da Nee, das ist front. richtig. Da hängt eine Decke und dann ein so ein Rollo, was ich noch aus einer alten Wohnung hatte. Was aber, das ist ja das Problem. Du musst ja jedes Mal neue kaufen, weil Fenster ja keine DIN haben, sondern immer unterschiedliche Maße haben. Und dann brauchst du die Rollos. Und jetzt habe ich also quasi eins, was nur so die Hälfte abdeckt vom Fenster, aber besser als nichts. Manchmal macht das ja wirklich nichts aus. Und Ne? die Ich sind hab. schweineteuer, die Scheißdinger. Das stimmt. Und manche kommen damit ja voll klar. Die brauchen ja nicht so diese Dunkelheit bei Nacht. Und wenn ich früher Nee. irgendwo anders gepennt habe oder so, habe ich immer gefragt, habt ihr Rollos oder habt ihr Rollos? Und dann so, oder hast du einen Vorhang? Ja, habe ich. Und dann kommst du rein, dann ist da ein weißer Vorhang. Diese Ein Ikea. weißer Vorhang ist dafür nicht gedacht, abzudunkeln, sondern nur, dass du da drin Sex haben kannst, ohne dass man es draußen sieht. Das ist der einzige Grund, warum es weiße Vorhänge gibt. Ja, eben. Und deswegen brauche ich ja erstmal keine Vorhänge. Weil du dir ganz gerne auch zuschauen lässt, ne? Ja, wirklich. Aber das wissen ja auch die meisten Zuhörerinnen. Also ist ja nichts Neues Und auch für die unsere Zuschauer, weil auf Pornhub sind da Podcast-Zuschauer. schon einige Videos gelandet von dir. Ja. Also klar, das sind, lass dich da nicht täuschen, das sind keine wirklichen Amateuraufnahmen. Wir gehen jetzt relativ professionell an die Drehs auch ran. Ich schlafe zurzeit ja tatsächlich bei mir im Zimmer und habe meinen Vorhang nicht irgendwie Ich fest. schlafe zurzeit bei mir im Zimmer. Ja, folgender. Du Achso, musst, wir müssen okay. einfach zuhören, Andreas. Das ist sowieso eine Sache, die ich mal ansprechen wollte. Nee, ich schlafe so, dass ich den Vorhang in mein gekipptes Fenster einhänge und dann das Fenster schließe, sodass das Fenster quasi den Vorhang einklemmt. Ja, das habe ich jetzt mit der Decke Ah ja, quasi. okay. Ja. Und das ist ideal, weil so hast du nicht, normalerweise, wenn du einen Vorhang anbringst am Fenster, dann ist es ja immer so 5 Zentimeter weg von der Scheibe und dann kommt immer rechts und links durch den Spalt noch Licht durch. Bei mir kommt wirklich kein Licht durch das Fenster. Ich habe allerdings auch nur ein sehr kleines Fenster. Ich wohne im Verlies im Keller von Andreas Wohnung. Ich gefragt, ob ich Ja. da mich einnisten darf. Das einzige Raum, wo ich kein Fenster habe, ist halt das Bad, ne? Achso, kein Fenster? Badezimmer habe ich kein Fenster, ne. Echt jetzt? Ja. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Die Ja. ganze Bude voller Fenster in einem Wirklich. einzigen Zimmer, wo es wirklich entscheidend ist, Ja. dass ein Fenster drin ist, weil ich mag das wirklich nicht. Badezimmer ohne Fenster mag ich nicht. Weil Kaka macht Riechi. Naja, bei mir ja nicht, das weißt du ja. Ja, das ist ja wirklich so, ey. Eine richtig miese Airbnb-Bewertung habe ich bekommen wegen deines Unrats. Ja, jetzt, ich muss doch erzählen. Jetzt hast du angefangen, jetzt kannst du auch klarstellen, wie es genau war. Also in Edinburgh, wir beide schön beim Airbnb untergekommen. Eines Nachts kommen wir beide relativ sehr viel Salzwasser getrunken und dann wird man ja immer so ein bisschen schummrig. Und dann habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Dude sich eine halbe Stunde auf dem Klo verkrochen hat. Dann wollte Wo ich nicht mal aufs. die Tür zuging Wenn bei ich die diesem Tür Scheiß. zugehe, Die würde muss, zuhalten. ja. Und dann wollte ich rein und wäre am liebsten wieder rausgegangen, aber es ging nicht anders. Ne? Ins Waschbecken hast du schon gekackt, da kann ich nicht auch noch reinkacken. Ja. Und deswegen musste ich dann in diese Toilette gehen und es war die Hölle. Und ich habe damals zu ihm gesagt, wegen dir jetzt eine schlechte Airbnb-Bewertung bekommen, weil das ganze Haus einfach röchelt. Dafür, dass es so unangenehm war, warst du aber ganz schön oft auf Toilette. Also ich muss sagen, wir waren, glaube ich, 3 Tage in Edinburgh. Davon habe ich ihn einen halben Tag gesehen. Den Rest war der nur auf Toilette, der Dude. Ja, ich weiß nicht, was der da alles rausgelassen hat, aber kam einiges hoch. Nee, ich hatte immer so Tupperware dabei und habe den Geruch von deiner Kacke eingefangen, Jesus, weil ich die so gerne rieche zu Hause. Okay, an der Stelle begrüßen wir auch Julia Krüger, eine unserer neuen Zuschauerinnen. Jesus, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Ja, ach, vor Julia dürfen wir jetzt keine derben Sachen mehr sagen. Nein, wir haben jetzt, wir müssen jetzt, das wollte ich nämlich auch ansprechen, den Podcast mal ein bisschen elitärer gestalten. Ich will weg vom ganzen Ficken, Sex und Pisse. Ja, dann bleiben vielleicht noch 20, 30 Zuhörer übrig. Ja, mehr, ich will mehr Fragen haben, wo wir eine Garage mieten können. So, das sind die Fragen der Zukunft. Okay, dann lies mal eine Frage vor. Ach so, scheiße. Oh, jetzt war ich noch gar nicht so drauf vorbereitet. Wenn es noch länger dauert als 10 Sekunden, kann ich auch die zweite noch vorlesen hier. Also. Mit also kannst du es nur ganz kurz verzögern. Okay, jetzt. Also, hey Lars und Andreas, ich, W19, bin gerade dabei, mein Abi zu machen, werde das wahrscheinlich auch schaffen, habe jedoch aufgrund von Motivationslecks mir zuvor meinen Notenschnitt schon gehörig versaut. Das zieht nunmehr nach sich, dass ich wahrscheinlich niemals einen Studienplatz im Bereich Medien und Film kriegen werde. Deswegen stelle ich momentan mein Leben schwer in Frage. Habt ihr Motivationstipps bzw. Ideen, wie ich es dennoch in besagter Branche schaffen könnte? Alternativ könnt ihr euch auch gerne über meinen First World Problem lustig machen. Danke schon mal für Gags oder Hilfe. Grundsätzlich fällt mir jetzt schon mal das Wort Motivationslecks ein, was ich eigentlich auch ein ganz gutes Symbol finde. So, ich gebe meiner Freundin mal wieder einen schönen Motivationsleck und dann kommt die morgens auch wieder besser aus dem Bett. Also, wir haben hier eine Medienfrau, die mit jungen 19 Jahren schon so kaputt ist, dass sie sagt, ich will in die Medien gehen. Das ist ja eigentlich immer der letzte Ausweg. Und die natürlich der völligen Falschannahme aufsitzt, dass man gute Noten braucht, um in den Medien irgendwie zu landen. Ja. Was ist das denn für eine Nummer? Völlig falsch informiert. Völlig vorbeigestudiert am Beruf. Vorbeigelebt am Studium, ja. Also brauchst du nicht gute... keiner hier in diesem Haus hat einen guten Notendurchschnitt. Alle, die einen guten Notendurchschnitt haben, sind nach einem halben Jahr wieder weg, weil sie abgeworben wurden. Wobei, ich habe schon einen guten. Ich habe 2,3. Ich habe 2,2, aber es tut dir nichts zur Sache. Fakt ist natürlich, dass ich als hier der Klügere im Podcast natürlich dir welches raten... Welches Bundesland war das nochmal? Ah ja, okay. Ja, okay. Wann war es 1947, oder? Ja, ist doch gut. Nur weil mit dem Krieg ganze Städte magdeburgisiert wurden, leiden wir ja immer noch darunter. Aber im Prinzip kann ich dir natürlich anbieten, nicht verzagen, schick einfach mal ein paar Fotos. Ich meine, ich guck da mal, was ich auch in meinen Beziehungen spielen lassen kann. Ich meine, wäre doch gelacht, wenn ich dann irgendeinen Praktikumsplatz rausschlagen kann. Und wende dich da ruhig mal vertrauensvoll an mich. Gar kein Problem. Wir suchen gerade Stellen als Vorhänge noch. Ja, richtig. Ich bräuchte jemanden, der vor meinem Fenster steht, während ich Sex habe. Vorhang, das heißt, es wären nur wir zwei im Raum. Ja. Ja, gut, was sollen wir dir da jetzt schon für Tipps geben? Ich würde grundsätzlich mal sagen, studier erstmal das, worauf du Bock hast. Das wird schon irgendwie funktionieren und dann kannst du immer noch in die Medien gehen. Ja. Du wirst natürlich nicht an renommierten Filmunis oder so angenommen werden, aber ey, was gibt's hier irgendwie mit Weida oder so einer Hochschule, mit Romney? Irgendwo kriegst du auf jeden Fall noch einen Studienplatz und dann kannst du auch irgendwann in die Medien gehen. Es gibt so viele kleine Kunstfestivals, die brauchen auch alle ihre Filme. Ha? Mach doch mal da so einen 10-Minuten-Film oder so. Schön 30 Drehtage. Das wird doch wohl noch drin sein. Das kann man immer machen. Und du brauchst auch gar nicht studieren. Kauf dir eine Kamera, investier da ein bisschen und fang an zu filmen und fang an, die Sachen anzubieten. Ungelogen, ich kenne wirklich sehr viele, die genau so ins Kamerabusiness oder ins Filmbusiness eingestiegen sind und mittlerweile irgendwie in der Werbung arbeiten und da sich dumm und dämlich verdienen. Oder als Webcam-Girl, ne? Das sind so die Optionen. Wenn man schon mal die Kamera hat, kann man ja auch zweigleisig fahren, bis es in irgendeiner Branche klappt. Aber wie gesagt, du hast unsere E-Mail und ich öffne auf jeden Fall jegliche Bildanhänge. Ne? Ich mag dieses neue Fangirl-Sex-Image von Andreas. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt dieses Jahr ein neues Image zu etablieren. Ja, der Kotzer ist vorbei, ne? Aber es ist ja sowieso... Ist vom Kotzer zum Fangirl. Vom Kotzer. Aber es ist natürlich Quatsch, ist so, ne? Also muss man wirklich mal sagen, ist natürlich nur ein Gimmick. Ist nur ein Quatsch, ne? Ist nur Spaß. Ich habe nur nicht ein Fangirl getroffen, das ist wirklich so. Die Leute denken das über nur über 18, ja. Ach so, unter 18 zählt auch schon? Ach fuck, ja gut, dann bin ich raus aus der Nummer, ne? Okay, wollen wir weitermachen oder hast du noch was zu der Filmgeschichte zu erzählen? Nee. frage mich immer, ob so Leute, es gibt ja schon häufiger, gab es solche Anfragen, ja, ich versuche irgendwie in den Medien Fuß zu fassen, könnt ihr mir dabei helfen? Ich sehe das immer so ein bisschen auch als Bewerbungs-E-Mail. So, ja, wir können absolut. Dir jetzt nicht im Podcast sagen, komm vorbei, wir, gut, haben wir jetzt offensichtlich gerade gemacht, aber bei uns geht es maximal in Richtung Vorhanghalter. Du kannst dich als Gardinenstange bewerben bei uns, aber sonst wird das schwierig. Deswegen, naja. Aber ja, ey, Glück, es ist ja wirklich so. Also natürlich Spaß ist halber, also es ist aber viel Vitamin B auch. Es ist viel Timing, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennenlernen. Also sieh mich an, ich meine, ich kam ja auch als absolute Flitzbibi hier hin und dann hängst du dich halt an Leute wie Lars Pausen, die wirklich erfolgreich sind und gut ankommen. Und kommt immer schon genug bei dir rum. Ne? Also es ist halt genug Abrieb, dass irgendwie ein bisschen was hängen bleibt, dass man so, kommt man auch schon auf seine 10.000 Follower, ohne irgendein Talent zu haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist glaube ich ein Fakt, dass alle so Medienleute ist oft so ein bisschen self-made Leute. Du musst halt irgendwie das anpacken und sagen, okay, ich will das jetzt machen und dann kannst du es auch machen. Das ist ja so, du kannst nicht sagen, ich will jetzt Arzt werden, dann wirst du Arzt. Aber du kannst sagen, ich will in die Medienbranche, dann kommst du in die Medienbranche. Die Medien brauchen immer irgendeinen Social-Media-Trottel oder so. Die Medien brauchen immer einen Kameramann, einen Cutter oder so. Wird immer gesucht. Oder du gehst in irgendeine Regionalzeitung und kannst dann da irgendwie ein Lokalmagazin moderieren oder so. Also in die Medien kommst du eigentlich immer. Du musst es halt nur machen und anpacken. Und dann beharrlich sein. Guck dir Florentin an. Fast null Talent, der Typ, aber der Typ ist überall. Man kommt einfach nicht vorbei an ihm, ne? So viele Podcasts, du musst ja einen hören von ihm. Ja. Geht ja gar nicht anders. Ja, ja. So, nächste Frage. Ja. Was ist eure Meinung, es wird ein bisschen ernster jetzt, zu 13 Reasons Why? Habt ihr die Serie geschaut? Wir sind hier kein Serienpodcast, deswegen kommen jetzt die Fragen. Wenn ja, was ist eure Meinung dazu, dass Suizid von den Medien so wenig behandelt wird und jeder Anschlag so gepusht wird? Und findet ihr es vertretbar, dass sie explizit gezeigt haben, wie sich Hannah tötet? Wird ja gut und gerne mal nachgeahmt. Mal ein bisschen ernsteres Thema, freue mich schon auf eure sarkastischen Jokes. Also wir haben noch keinen einzigen sarkastischen Joke in diesem Podcast gemacht. Dafür sind andere Podcaster. Alles, was wir sagen, ist ernst gemeint. Richtig. Also haben wir beide gesehen, die Serie? Ja. Kann man sagen. Kurze Zusammenfassung für die, die es nicht gesehen haben. Also im Prinzip geht es um so eine dicke, hässliche Schülerin, die sich zu Recht dann irgendwann das Leben nimmt, weil es doch keinen Sinn mehr hat. Mensch, lässt sie erstmal von allen durchvögeln, ist die Schlampe von der Schule. Keiner mag sie, alle wenden sich gegen sie und dann tut sie das einzig Richtige. Beendet diesen ganzen Scheiß. So habe ich es interpretiert. Ihr habt aber das nicht nur so nebenbei geguckt, war richtig, oder? Das ist die offizielle IMDb-Beschreibung, ja. Nein, also es geht auch um eine Schülerin, die mit Mobbing konfrontiert wird und von Freunden enttäuscht wird und dann irgendwann Kassetten verteilt an die Leute und dann die Gründe gibt für ihren Selbstmord. Ja, also ich meine, Suizid stimmt schon, ist immer ein sehr heikles Thema, wo sich viele lieber die Kuh gegeben würden, als das Thema zu behandeln. aber wenn dem nicht so wäre, bräuchte ich nicht drüber reden. aber also mich hat es nicht umgebracht, die Sendung zu gucken, das muss man mal sagen. Es war, finde ich, gerade diese Szene, die du ansprichst, wo sie sich selbst umbringt, fand ich jetzt nicht so krass, wie sie oft von Leuten geredet wurde. Ich finde, man hat da doch, ist da relativ stilvoll mit umgegangen. Also ich meine, das ist nun mal eine krasse Sache, sich umbringen. Man hat es jetzt nicht mega beschönigt, aber es war jetzt auch kein typisches Hollywood-Ding, wo sie dann 5 Minuten um sie weint, sondern kam dann rein, war schockiert, als sie ihre Tochter da gefunden hat, die Mutter. Und dann ist man relativ schnell, war die Szene auch vorbei. Ja, klar, ich habe es mir noch 3-4 Mal angeguckt, aber Beim wievielten Mal hast du masturbiert? Beim ersten und beim vierten dann nochmal. ich fand übrigens ganz kurz, weil du die Szene gerade beschreibst, wo die Mutter reinkommt, das ist meine absolute Lieblingsszene. Ganz kurz. Also das ist jetzt kein Spoiler, weil jeder weiß, was da passiert. Und es geht ja nur darum, wie die Geschichte erzählt wird. Aber diese Reaktion der Mutter ist für mich die wahnsinnigste, geilste Schauspielleistung, die diese Serie zu bieten hat. Ich möchte hier, weil du ich fand's lame. Zwei Vergleiche angebracht hast, ja. Nämlich einmal den Suizid von den Medien so wenig behandelt wird und jeder Anschlag so gepusht wird, das ist ein ganz, ganz schwieriger Vergleich. Das ist ein Quatschvergleich, das ist Äpfel mit Birnen. Natürlich wird ein Anschlag, bei dem viele Menschen ums Leben kommen, anders behandelt als ein Selbstmord. Also wenn jetzt irgendwie ein Berühmter sich umbringt, dann wird das natürlich auch ein bisschen mehr thematisiert, als wenn irgendwie ein Otto-Normalverbraucher. Und ich finde auch immer diese Kritik daran so schwierig. Es ist ja ähnlich wie, ja, hier in Libyen sterben jeden Tag so und so viele Menschen. Man muss wissen, dass Journalisten ja nichts anderes machen, als über Dinge berichten, von denen sie denken, dass sie von Belang sind in Deutschland, dass Leute sich dafür interessieren. Und Leute interessieren sich nun mal mehr für eine Sache, wenn sie unmittelbar davon betroffen sein könnten, nämlich wenn irgendwie zum Beispiel in London, wo sie letzte Woche noch irgendwie im Urlaub waren oder wo gerade ein Cousin im Urlaub ist, weil es halt so nah ist, irgendwie ganz viele Menschen sterben, ist das halt immer eine andere Sache, als wenn irgendwie ganz weit, 5, 6, 7, 8 Flugstunden entfernt etwas passiert, wo jeden Tag etwas passiert. Das heißt, da können die Medien nichts dafür, dass da mehr darüber berichtet wird. Außerdem ist es natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ein Mensch sich umbringt, als wenn irgendwie ein Mörder ganz viele andere Menschen umbringt. Das ist ganz klar. Dieser Vergleich hinkt. Und auch später die Sache mit dem, ja, Hannah tötet sich, ob man das überhaupt zeigen sollte, weil das nachgeahmt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand erst, also dass jemand, der sich umbringen möchte, erst durch diesen Film erfährt, aha, so bringt man sich um. Ich glaube, ein Mensch ist schon ganz schnell in der Lage herauszufinden, wie man sich wirklich umbringt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es quer oder längs gemacht hat. Sie hat es tatsächlich richtig gemacht, ja. Es war nicht das Attention-Whore-Schnitt, sondern es genau, war der richtige Schnitt. Ja, also natürlich war das eine bewegende Szene, aber ich meine, also rein aus dramaturgischer Sicht, aus fernsehgestalterischer Sicht, natürlich kannst du da nicht drauf verzichten, die Szene zu zeigen, auf die im Prinzip die halbe Staffel oder die ganze Serie auch hinausläuft. Das kannst du ja dann nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden lassen. Das will man ja dann auch sehen, dass sie es wirklich macht, weil man ja bis zum Schluss dann doch, also na klar geht man davon aus, dass sie tot ist, aber es könnte ja doch irgendwie sein, dass sie es vielleicht doch nur vorgetäuscht hat oder whatever. Also natürlich braucht es diese Szene. Und ich glaube, ich habe mir kurz auch in die Doku da reingeguckt, dass sie sich da, sich die Producer natürlich auch haben beraten lassen und von verschiedenen Vereinigungen, die sich um sowas kümmern und die dann natürlich auch darauf bestanden haben, dass diese Szene unbedingt gezeigt werden muss, weil es ja auch ein bisschen was Abschreckendes hat. Also das ist ja gerade der Punkt, weil gemobbt werden viele, aber dann wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich es wirklich, das ist ja ist nichts Romantisches in einem Selbstmord, das muss man mal sagen. Und deswegen war die Szene super wichtig, weil am Ende, du schneidest dir einfach mal fucking die Pulsadern auf und die ist da elendig verreckt. Also es ist kein schönes, ich schlafe jetzt ein oder so. Übrigens, Selbstmord auch so eine klassische Frauennummer eigentlich, ne? Nee. Zumindest diese Art von Suizid schon. Also klar, dieses, ich renne irgendwie, mach Amok und schieß mich dann tot. Das bringt mehr Männer um als Frauen. Ja, aber eher mit so einem Attention-Ding, so nach dem Motto, heute ist mein letzter Abend als Mann, jetzt ballere ich nochmal irgendwo rum und richte mich dann selbst oder so. Frauen machen ja oft so diesen Stehen, naja, nehmen ein paar Pillen und so. Die doch, meisten Selbstmorde auch bei Männern sind nicht in Verbindung mit einem Amoklauf. Aber kannst du mir eine weibliche Amokläuferin nennen? Nee, das meine ich ja gar nicht. Aber es gibt natürlich jeden Tag etliche Männer, die sich einfach so umbringen, auch im Stillen heimlich. Da muss ich dir widersprechen, und zwar vehement. Aber ich würde sagen, dass, na gut, vielleicht ja klar, so es gibt mehr Männer, die Amok laufen, ja, aber das war ja nicht die Frage. Nee, oder? Aber ich, ja, also du meinst nicht, dass von Suizidtoten quasi mehr der Anteil von Frauen höher ist als von Männern? Nee, ich glaube, in der heutigen Gesellschaft bringen sich mehr Männer um als Frauen. Aber das müsste man nochmal gegenchecken und es ist ja auch nicht wirklich wichtig. Ja, wenn das nicht stimmt, bringe ich mich um. Aber ich habe diese Frage auch dran genommen, weil ich auf der einen Seite sagen wollte, ja, es ist nämlich auch echt wichtig, dass man wirklich in der Gesellschaft auch häufiger über Suizid spricht und über solche Probleme spricht, weil das zu wenig getan wird. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, habe ich mir jetzt gerade gedacht, wenn irgendwie ein Prominenter sich umbringt, dann ist es ja auch immer in den Medien und dann wird auch wieder geschrieben, wir reden zu wenig darüber. Ja. Auf der anderen Seite, was soll man denn auch groß darüber reden? So, wenn jetzt gerade das nicht Thema ist, warum sollte ich das dann ansprechen? Ist mir egal. Am Ende muss man ja, auch sagen. Ja, im Endeffekt schon. Also man sollte vielleicht dann eher tatsächlich mehr über Mobbing sprechen. Und ich glaube, dass ich fand die Serie jetzt auch nicht überragend. Ich habe die gerne geguckt, aber ich fand sie nicht überragend. Und finde aber, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie in vielen Schulen auch behandelt wird und dass man da dann eben nochmal eher so auf die Themen Mobbing und so weiter eingeht und Selbstmord. Und das hat die Serie sicherlich gut gemacht, dass da dieses Thema wieder aufgegriffen wird. Ja. Und ich muss auch sagen, generell so Mobbing, ne? Ja, du guckst blöd. Was willst du, kleiner Spacko, denn jetzt mit Mobbing? Oder was willst du jetzt hier petzen oder was im scheiß Podcast? Ne? Ja, Mann, willst du es jetzt hier petzen oder ja, was? Du weißt, was ich dir gesagt habe. Zieh dir jetzt die Hose runter, Mann. Ich pinkel dir ans Bein und danach auf dein Sofa. Im Internet, ne? Internetmobbing, das wird zu wenig thematisiert. Und ich finde übrigens auch, weil ja oft gesagt wird, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und so, die müssen damit klarkommen, wenn ich irgendwelche Kommentare poste, wo ich eben gemobbt werde oder irgendwie Leute mich dumm anmachen oder so, dann sehe ich das auf der einen Seite ein, ja, man geht an die Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite, nein, fucking nein, man kann auch darüber in der Gesellschaft mal diskutieren, ob es denn wirklich so ein Kavaliersdelikt ist, quasi jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, aufs Fieseste zu beleidigen oder ob nicht auch das irgendwie mal so ein Problem ist, das man ansprechen sollte, wie wir miteinander umgehen. Und es ist immer wichtig, dass in der Gesellschaft diskutiert, wie man miteinander umgehen soll. Und da sind jetzt nicht Leute in der Öffentlichkeit ausgenommen, weil die das ja nicht anders wollen, die sind ja in der Öffentlichkeit. Ja, ich sag ja immer, und da kann man mich auch mit zitieren, mit diesem Satz, das Internet ist für mich kein rechtsfreier Raum, wenn man das mal so, könnt ihr mich gerne ins Ziel setzen. Ja, das sagen viele, aber ich habe immer das Gefühl, dass das nur für so Mobbing unter Schülern und Freunden und miteinander und sowas gilt, aber nicht Leute in der Öffentlichkeit, weil die sind ja in der Öffentlichkeit, die darf man ruhig fertig machen, bis zum geht nicht mehr. Dann ist es ein Kavaliersdelikt. Ja, das ich zeige euch also alle an, ich sag's euch ganz ehrlich, ich zeige euch alle an und wenn ich tot bin, dann wird mein Geist eure Eltern ficken. Jesus Christ, das ist meine Ansage. Geil, ne? Okay, wow. Ich weiß nicht, ob ich es cool finde oder einfach auch einfach pervers bis über den Tod hinaus, einfach der Dude. Und ich hoffe, mein Geist hat einen bisschen größeren Penis noch als ich. Klein okay. Hat so ein Geist eigentlich die identische Maße? Oder weil durch den Tod leidet man ja so ein bisschen, vielleicht zieht sich dann alles so ein bisschen in die Länge, weil man so, und dann geht man ja auch erst in den Himmel und dadurch wird ja auch die Gravitation irgendwie, nee, schwächer, ne? Dann wird alles kleiner. Aber wenn man wieder runterfällt, dann wird vielleicht alles ganz lang gezogen. Vielleicht hat mein Geist einen größeren Penis als ich. Ich glaube, dass Geister völlig ohne Penis auskommen, sage ich dir ganz ehrlich. Meinst du? Ja. Also aber wie soll man dann die Eltern ficken von den Leuten, die mich dissen? Geht deswegen. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Ich glaube, das war eine leere Drohung tatsächlich. Ich glaube, dass Geister tatsächlich noch weniger Sex haben als die meisten Nerds. Oder auch nicht. Ich würde es nicht aufs Spiel setzen. Geistersex. Ich würde es nicht herausfordern. Bitte, nächste Frage. Danke. Ja, nächste Frage. Pass auf, kommen wir mal wieder zurück hier von diesem ernsten Thema. Hallo Lars und Andreas, ich habe mir heute die aktuelle Folge von eurem Podcast angehört und war mega happy, als gemerkt habe, dass ihr meine Story vorliest. Das ist nämlich Mr. Nudelsalat und Kotzen. Oh. So, wie der Zufall so will, arbeite ich seit letztem Sommer und wohne seit Dezember in der Nähe von Hamburg. Und was macht man als neuling Tourist in Hamburg? Man besucht natürlich die Reeperbahn. An meinem ersten freien Wochenende, das ich hier verbracht habe, habe ich mich im Internet über Clubs schlau gemacht, die meine Musik spielen und bin halt abends dorthin gefahren. Spazierte die Straße entlang, schaute mir alles so an und kam dann irgendwann an einem dieser berüchtigten Etablissements vorbei. Ratzfatz kam auch schon die erste Prostituierte. Achso, ich dachte ein Kiosk. Hübsch, klein, blond, guter Buddy, aber leider halt eine Nutte auf mich zu und wollte mich ansprechen. Ich weiß natürlich, was los ist und versuche sie direkt abzuwimmeln. Aber die fangen dann direkt so an, dass sie nur was fragen wollen und man ist ja nett und denkt sich, solange sie nur was fragen will. Also beantwortete ich zuerst ein paar Smalltalk-Fragen. Wo kommst du her? Wieso? Was hast du noch heute so vor? Und dann auf die letzte Frage, ich will heute noch Party machen. Sie? Ja, das ist perfekt. Für Party ist es eh noch zu früh. Hast du nicht Bock, dich in der Zwischenzeit für 30 Euro ein wenig verwöhnen zu lassen? Ich kann nicht. Sie? Du kannst ihn nicht ausziehen, auf den Bauch legen und dich massieren lassen? Ich kann nicht. Ich weiß nicht mehr, ob da noch ein paar andere Fragen ihrerseits folgten. Ich weiß nur noch, dass ich mega perplex war. Ich bin halt ein kleiner Doofjunge und das Größte an Städten, das ich kenne, ist Marburg, wo ich studiert habe. Dementsprechend keine Erfahrung mit solchen Situationen und sowieso auf jeden Fall bin ich in so ein Ich-kann-nicht-Mantra versunken. Sie wurde daraufhin ein wenig stutzig und fragte dann genau noch, was genau kannst du nicht? Ich hätte Folgendes antworten können. Ich bezahle nicht für Sex. Selbst wenn ich es tun würde, würde ich niemals das Gefühl loswerden, bla bla bla. Das sind alles Dinge, die eine Prostituierte nicht hören will, weil Zeit ist Geld. Bisschen lang geschrieben. Ja, okay, so, dann wurde er nochmal angesprochen von weiteren. Die Geschichte ist zu dieser Stelle schon peinlich genug, aber sie ist noch nicht vorbei. Ich hatte ja, wie bereits erwähnt, noch etwas Zeit zum Totschlagen, habe mir den Rest von der Reeperbahn angesehen. Danach wollte ich noch in so einer Bar die restliche Zeit bis zur Party abwarten. Vergaß dabei aber völlig, dass ich, um zu dieser Bar zu kommen, wieder an dieser berüchtigten Stelle vorbei musste. Und es kam mir erst wieder in den Sinn, als ich schon die nächsten besten Bordschwein Schwalben auf mich zulaufen sah. Ich dachte mir nur, Alter, nicht schon wieder, kein Bock auf den Scheiß, und bin einfach losgelaufen, und eine von denen hat mich noch kurz an meiner Kapuze festgehalten. Ich dachte mir nur, what the fuck, und alle, die das mit ansehen mussten, wahrscheinlich auch. Mittlerweile meide ich die Stellen. Würde mich freuen, wenn auch diese Stories in eurem Podcast schafft. Nein, das schafft sie nicht. Dafür ist sie viel zu lang. Ich würde das nie so am Stück vorlesen. Ja, Prostituierte auf dem Kiez. Ist ja schon eine Nummer. Is a thing, ne? It's a thing in Hamburg, right? I mean, you guys, you love it, right? 30 Euro, it's nothing, right? I mean, we can go in. Ist aber tatsächlich eine Sache, die ich auch erstmal lernen musste, dass man da eben nicht stehen bleibt und sich mit den Frauen unterhält. Nee. Weil erstens sind wirklich die allermeisten, die sind leer. Die sind, du versuchst, also ich habe anfangs dann mit denen auch versucht, irgendwie leer? So mal, ja, die sind leer. Das sind wirklich, das ist ja auch... Wirst du doch, gehst du doch mal füllen, ha? Gehst du doch mal füllen. Mal stopfen, oder? Nee, es ist wirklich ganz traurig, weil ich anfangs dachte, ja gut, man kann ja auch mal, also, weil er so sagte, es war leider nur eine Nutte, klingt so herablassen, weil das sind auch nur Menschen, Leute. Es sind auch nur Menschen, die sich halt von vielen Schwänzen bespritzen lassen. Aber ich dachte so, ja, man kann auch ganz normal mit denen reden. Kannst du nicht. Du kannst dich nicht normal mit denen unterhalten. Verständlicherweise, weil die können sich ja nicht leisten, sich mit 10 Leuten 30 Minuten zu unterhalten und dann gehen alle immer weiter. Also es gab es dann auch schon, dass ich mich mit Prostituierten unterhalten habe, dann gesagt, ich gehe jetzt, und dann waren die stinksauer. Was haben wir hier jetzt 5 Minuten geschnackt oder was? Also, kann ich ja auch verstehen und deswegen gar nicht erst machen. Die interessieren sich nicht für dich, natürlich nicht. Die wollen, dass du Geld zahlst dafür, dass du sie Sex mit ihnen hast, ne? Und das ist ja auch verständlich. Nicht mit ihnen einfach weitergehen, ist auch nicht unhöflich. Klar, packen die dich mal irgendwie an der Jacke, aber einfach weitergehen, mehr machen die ja nicht. Die wollen einfach nur so gutgläubige Jungs wie dich festnageln und dir dann so lange irgendwie einreden, ja, es kostet ja nur irgendwie 10 Euro, kommst du mal mit und dann massiere ich dir den Rücken. Das sind keine Massage-Girls. Und dann wären es 50, dann wären es 30 Euro 50, dann 70, dann da extra anfassen, 90, dann, das kennt man noch alles, diese Geschichten von irgendwelchen englischen Touris, die sich abzocken lassen und dann ihre PIN weggeben von der Kreditkarte und sie geht dann damit weg und hebt da sonst was für Summen ab und, oder dieser Trick, dass sie nur die Hand einölt und sich dann auf dein Ding setzt und quasi mit... Holy shit, wie speziell wird das denn jetzt gerade ja, hier? Ja, dann simuliert sie quasi, wirkt es so, als wärst du in ihr drin, aber es ist nur ihre Hand. Das ist doch diese, wie heißt denn die, irgendwas mit Falle, Touri-Falle oder irgendwie heißt doch das, dieser Trick. Das ist ja geil. Also du denkst dann, du schläfst mit ihr und sie verdeckt das aber so, es ist aber nur ihre eingehüllte Hand. Das sind die Trickdiebe unter den Prostituierten? Ja, Fickdiebe. Klar. Also, sorry, wer geht denn auch auf die Reeperbahn und nimmt sich da eine Nutte mit? Also, was ist das denn für eine Nummer? Ey, da weiß doch jedes Kind, dass du dann nur abgezockt wirst und dass du im schlimmsten Fall noch verprügelt wirst und totgefickt wirst, hätte ich beinahe gesagt. Ja, nicht von ihr. Ich würde mal sagen, 70% der Leute, die da investieren... Also ich würde es heute nicht nochmal machen, würde ich sagen. ...in diese Leistung, genau, die sind natürlich sowieso stralle besoffen. Und vor allen Dingen, ich habe natürlich immer das Ding, wenn irgendwie, wir hatten ja, was hatten wir denn, unsere Weihnachtsfeier oder so. Ich meine, ich bin natürlich auch der Typ, wenn ich dann alleine irgendwo da langlaufe, ich werde natürlich ständig angesprochen. Ne? Also ich bin natürlich genau das, was ich so eine Note wünsche. Ne? So ein kleiner Versager mit Brille, der da irgendwie langläuft und wahrscheinlich eh nach 30 Sekunden kommt. Genau das wollen die doch haben. Trotzdem, der das Geld aus dem Arsch hängt, weil er so viel hat und gar nicht weiß, wo er damit hin soll. Ja. Aber für seine Freundin gibt das ja schon mal nicht aus. Ja. Es ist genau das. Ich bin genau das, was Nutten suchen. Das ist aber ein ganz guter Punkt. Ich denke mir nämlich auch immer, das ist genau umgekehrte Regel als im Real Life. Wenn du normalerweise bei schönen Frauen vorbeiläufst und du wirst nicht angesprochen, dann fühlst du dich scheiße. Und wenn sie dich ansprechen, fühlst du dich gut. Wenn du an einer Prostituierten vorbeiläufst und die sprechen dich nicht an, dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen gut. Ah, okay. Ja. Ich bin wohl too hard for TV. Und wenn sie dich aber ansprechen, denke ich mir auch, sehe ich so bedürftig aus. Ja. Naja, gut, genug aus meinem Privatleben. Jetzt wechsle ich mein Image doch schon wieder. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich heute gehen will. Ich wollte gerade fragen, ob du noch eine Zuschauerfrage hast und ob wir deine Frage jetzt ausreichend beantwortet haben. Achso, wir waren damit doch durch, ja. Achso, das war eine... Nee, das war von... Hast du die Frage vorgelesen? Das war ein kleiner Gag, weil ich so getan habe, als sei das deine Achso. Frage gewesen, oh verstehst Gott. Du? Oh Mann, und das war dann oh, so ein bisschen der Humorpunkt hier an der Stelle. Warte, ich lach nochmal. Ja. Das davor schneide ich raus jetzt. Okay, sehr gut. Nein, also, ich finde mittlerweile so, ich gehe nicht oft auf den Kiez. Mag es ja nicht so gerne, aber wenn ich da bin und mich darauf einstelle und dann mag ich es dann doch ganz gerne und dann mag ich auch alles, was dazugehört. Ich mag, dass die Nutten dich anlabern und du gehst einfach weiter und so nicht groß nicht anlabern lassen, einfach schön weitergehen und in einen ordentlichen Puff gehen, ne? Ja, oder sich die Damen nach Hause holen, Mensch, dann hast du den Stress nicht, ne? Muss halt nur die Fenster abdecken. Und wenn ihr eine Massage anbietet, dann immer erst nochmal fragen, kann ich bitte Ihre Physiotherapie-Zulassung sehen? Und wenn sie eine dabei hat, dann kannst du dich massieren lassen und kannst du das von der Krankenkasse einfach berechnen lassen. Wenn sie die aus ihrer Bauchtasche holt, ja, dann musst Genau. du es wohl auch machen dann, Ja, ja. besser als an der anderen Tasche. Okay, ich habe hier keine, du hast sie ja nicht Ach ausgedruckt so, diesmal, ja. deswegen musst du Ah, alle vorlesen. sorry. Ja, sorry. So, wieder so eine knappe wie eben, ja, ne? Oh. Ja, mach mal eine kleine, mach So. mal eine längere diesmal. So. Di, di, di, di, di, di. Moin, Lars. Nee, moin, Jungs. Ich bin der Tobias und habe folgende Sache. Bin heute 20. Hatte vor 2 Jahren eine Beziehung, die krachend in die Brüche gegangen ist, weil sie mir fremd gegangen ist. Bin eigentlich nicht wirklich über sie hinweggekommen und hatte dann ein halbes Jahr fast wöchentlich One-Night-Stands. Nun habe ich seit 1,5 Jahren wieder eine feste Freundin, wobei ich weiterhin an der Uni von anderen Frauen angebaggert werde. Und manchmal frage ich mich, ob ich eine solche feste Beziehung haben will. Ich habe sie wirklich gern und es kann sein, dass ich sie liebe, aber gefühlt bleibt immer eine letzte Distanz. So, jetzt will ich von euch zwei Profis mal eine Meinung haben. Hatten wir das nicht schon? Jetzt hör auf. Letzte Folge hast du es auch schon gesagt. Die Frage hat man auch noch nicht. Na gut, dann Jesus glaube ich Christ. dir das jetzt. Also, 2 Jahre Beziehung, krachend in die Doch, das Brüche hatten wir gegangen. schon. Egal, erzähl weiter. Was denkst du denn jetzt immer nur, weil die Fragen inhaltlich fast immer das gleiche sind, heißt nicht, dass es dieselbe Frage ist? Achso, vielleicht ist es. Ich habe ja noch so einen anderen Gag-Reflex-Podcast mit einem anderen Dude. Es kann sein, dass. Niemals. Also, sorry, es war letztes Mal auch schon ein Fehler, dass wir die Frage abgebrochen haben. Aber okay. Na gut, ja, ich erzähle jetzt das, was ich beim letzten Mal auch schon Ach, so erzählt ein Quatsch, ey. Das ist ein Spinner. Nee, vielleicht habe ich das schon mal irgendwie erzählt, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man überhaupt One-Night-Stands haben kann. Also, ich verstehe das nicht, weil du musst doch, wenn du mit einer Frau schläfst. Hattest du noch nie? Ich hatte einen One-Night-Stand. Das war's. Naja, gut. Also, Also, ich nur gebe weil du dann morgens normalerweise. nochmal mit ihr schläfst, zählt das trotzdem noch als One-Night-Stand, du Dödel. Nee, ich hatte einen One-Night-Stand und ansonsten, du normalerweise, wenn ich mit einer Frau schlafe, dann gebe ich dir erstmal irgendwie mein Erstgeborenes, dann schreibe ich dir meine Adresse auf, dann mache ich eine kleine Brieffreundschaft und Dann so. nimmst du Das das Erstgeborene wieder weg. genau. Und meine Haustürschlüssel gebe ich auch bei jedem One-Night-Stand erstmal ab. Nee, bei mir ist es so, dass man dann ja irgendwie auch, also entweder es war komplett scheiße, ich glaube, dann würde ich erst gar nicht so weit gehen, ins Bett zu gehen. Und wenn es in irgendeiner Weise funkt, dass man es schafft, ins Bett miteinander zu steigen, dann habe ich meistens auch Bock, das nochmal auszuprobieren und zu gucken, ob es wirklich so scheiße war oder wenn es gut war, einfach das nochmal zu machen. Und dann so nach zwei Treffen oder so kann man, da kann ich das dann sehr gut, das mal ausklinken lassen. Aber so ein klassisches One-Night-Stand irgendwie, so, irgendwie abends kennengelernt, die Nummern oder den Namen nicht ausgetauscht, miteinander Sex gehabt und wieder gegangen, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Echt? Also einmal, ja. Also war auch nicht Krass. beabsichtigt. Also da, das war einmal, da wollte ich Dann hast du tatsächlich. mehrfach mit meiner Schwester geschlafen oder wie was? Es war einmal, da wollte ich, im Prinzip war das für mich klar, ist ein One-Night-Stand. Und dann fängt sie irgendwie so am Morgen an, ja, wir können ja Nummern tauschen und so, vielleicht, und dann können wir uns ja nochmal treffen, vielleicht verstehen wir uns ja auch auf einer anderen Ebene. Ich sage, ja, alles klar, cool, machen wir. Also ich hatte keinen Bock, aber ich habe gesagt, alles klar. Ja. Und dann habe ich ja auch so geschrieben, ja, alles klar. Nochmal geschrieben, hier ist meine Nummer, und dann Ja. schreibt sie nicht mehr zurück. Das heißt, von mir aus war es Echt? von Anfang an One-Night-Stand. Dann sagt sie sowas, ja, wir können uns mal kennenlernen, dann schreibe ich wieder, dann kommt nicht zurück, denke ich mir auch, alles klar, so wollte ich das sowieso von Anfang an, Oh, aber was soll das Frauen, denn? ey, das ist doch eigentlich so ein Männerding. Das ist doch ein klassisches Männerding, dass man sagt, ja, könnt ihr nochmal schreiben und dann. Nee, aber es war ja so offen, es war ja nicht so, ja, ciao, wir können ja nochmal schreiben, sondern hey, ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, vielleicht können wir uns nochmal wiedersehen. Wie ist denn das? Ich weiß, für dich ist es vielleicht nicht so, aber ich würde dich gerne wiedersehen. So war das. Und dann schreibst du nicht zurück, was ist das denn? Ja, die wird bestimmt ihr Handy irgendwie verloren haben durch einen dummen Zufall. Ist bestimmt in die Alster gefallen oder so, weil sonst kann ich mir jetzt nicht erklären. Die hat bestimmt nicht nur dich verarscht, Lars. Da muss irgendwie, vielleicht ist sie auch tot oder so. Ja, das wird sein. Wahrscheinlich ist sie tot. Meinst du? Meinst du, sie wusste, dass ich einer der Gag-Reflex-Moderatoren bin? Ja. Sie wusste, glaube ich, auch welcher von den beiden tatsächlich. Ja. Okay. Ja, sonst irgendwie, also Beziehung hinter sich, das schwebt ja so ein bisschen mit. Irgendwie nur One-Night-Stands, jetzt wieder eine neue Beziehung seit 1,5 Jahren. Ist aber nicht so richtig überzeugt von der Beziehung, was ja immer schon eigentlich ein schlechtes Zeichen ist. Also, wenn man in einer Beziehung ist und dann A, sich an uns wendet mit einer Frage, ist das schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Und wenn man dann sagt, ja, ich weiß gar nicht so, das ist auch so ein Männerding oder Frage wieder. Heute sind wir Da muss ich dir wahrscheinlich widersprechen, ne, sehr mit deiner sexistischen Scheiße. ja, heute sind wir sehr auf die alten Geschlechterrollen aus. Aber ist das so ein Männerding, dass man sich, auf eine Beziehung trotzdem trotz Zweifeln eher einlässt als eine Frau? Weiß ich nicht, aber wir haben einen Experten für Männer- und Frauensachen. Mario Barth ist hier! Herzlich willkommen! Hey. Komm mal her. Ich glaube, dass es durchaus der Fall ist, ja, weil Männer im Hinterkopf wahrscheinlich immer so einen Backup-Plan haben. Irgendwie so, ja, fangen wir halt mal an und dann springen wir wieder ab. Ja, genau. Ja, Frauen ja. sich da eher committen, bevor sie in eine Beziehung gehen. Ich bin da aber natürlich auch ein schlechtes Beispiel. Ja, also für sämtliche Dinge bist du ein schlechtes Beispiel, aber warum jetzt explizit in der Hinsicht? Na, 100% meiner Beziehungen gingen 8 Jahre. Naja, dann also bevor ich eine Beziehung gehe, ist es bei mir so, wie wenn ich irgendwie kurz bevor ich eine heirate, sozusagen. Also muss ich überlegen, alles klar, bin ich jetzt die nächsten 10 Jahre frei? Ah, oh, okay, da habe ich einen Termin. Hey, du committest dich halt über längere Zeiträume, aber Zweifel hattest du doch bestimmt auch mal in den 8 Jahren, oder? Ja, natürlich. Also habe ich das richtig verstanden? Er ist jetzt 1,5 Jahre in der Beziehung, hat aber Zweifel. Ja. Und er ist ja auch erst 20, ne? Ja. Ja, mach Schluss. Ja. Okay, klare Ansage von Ja, ohne Witz, ey. Du bist noch so jung, ist natürlich nicht die richtige, wenn du jetzt schon Zweifel hast. Gut, es kann eine Phase sein. Nach 1,5 Jahren ist vor allem so die schwierige Phase, weil dann natürlich überhaupt keine Hormone mehr dafür sorgen, dass ihr euch mögt, sondern es müssen dann wirklich irgendwelche Gefühle da sein, dass ihr euch mögt. Und wenn du jetzt schon Zweifel hast, trotzdem würde ich sagen, komm, lass mal gut sein. Bei den One-Night-Stands hat er sich wohlgefühlt. Das kannst du dich auch nochmal fragen, weil das ist es, worauf es wieder hinauslaufen wird. Ne? Also es wird jetzt nicht irgendwie komplett anders ablaufen, sondern du wirst dann Single sein und wieder One-Night-Stands haben mit Frauen, die du überhaupt nicht leiden kannst, die du abartig findest, wo du am nächsten Tag dich schämst irgendwie, dass du überhaupt mit denen weg warst. So, das ist doch Single-Leben, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich war ja in einer Beziehung, bin jetzt Single und habe trotzdem keine One-Night-Stands. Ne? Also das ist hat sich für mich nicht geändert. Aber wollen wir mal zur nächsten Frage kommen tatsächlich? Weil die hatten wir ja eh schon, die wir jetzt beantwortet haben. Ne? Nein, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der in der Beziehung war. Aber wir hatten so eine ähnliche. Aber die war wirklich sehr ähnlich. Ich hätte gedacht, dass da das Ausschlussgremium namens Andreas Link sich eine Frage aussucht, die nicht so ähnlich ist. Ja, ich bin immer berauscht von der Folge, die wir aufgenommen haben und dann bin ich immer ein bisschen locker. So, jetzt haben wir aber eine schwierige Frage. Ja, raus. Hi Lars, hi anderer Dude, den ich akzeptiere, weil ich Lars hören will. Normalerweise werde ich immer gedisst, also komm. Hier meine Geschichte, ja, weil ich die Frage aussuche, ja. Nimm das Messer aus der Hand. Hier meine Geschichte, die zur Frage überleitet. Ich bin 21 Jahre alt und habe mich schon seit ich 16 oder 17 war für Drogen interessiert. Konsumiert habe ich mit 18 das erste Mal Gras, in Klammern Alkohol natürlich schon davor. Seit ich 20 bin, habe ich einen Weg gefunden, die anderen Drogen, die mich interessieren, auch zu konsumieren. Und seitdem habe ich einiges durchprobiert. Hier eine Auswahl. Psychedelische Pilze, MDMA, im Volksmund Ecstasy, LSD, DMT, Amphetamin, Volksmund Speed oder PEP, 2CB, ebenfalls psychedelisch, 2CB heißt es wahrscheinlich, oder? Ja. 2CB, ja, wurde aber auch als MDMA, bla bla. Meine Fragen dazu, habt ihr jemals Drogen konsumiert? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr mit den konsumierten Drogen gemacht und welche Drogen sollte ich unbedingt mal probieren? Und wie alt ist er? Also 16, mit 16 hat er angefangen zu kiffen, nee, Quatsch, mit 18 das erste Mal Gras. Seit er 20 ist. Also wird er wahrscheinlich 21, 22 sein. Ha. Ja, also, ist eine, wie alt ist er, was? Naja, der wird Anfang 20 sein oder so. Ja, aber das klingt auch alles ein bisschen zu früh. Also da, das ist auf gar keinen Fall, ohne Witz, also es ist schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast, aber das klingt mir zu jung, wenn du jetzt irgendwie 22 bist oder sowas, mit 18 oder so solche Drogen zu nehmen, ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ich weiß nicht, ob du es bist, aber ich spreche jetzt mal für die Leute. Wenn du 18 bist und meinetwegen mal irgendwie kiffst, okay, aber auch da ist schon dumm einfach. Fangen mit Kiffen und so, wer da schon mit 16 kifft, der verbaut sich so viel, dass das Hirn ist halt einfach noch nicht da, so wie es sein soll. Und mit Drogen baust du dir dieses Hirn auch kaputt und machst wieder einen Abgang und du wirst niemals deine volle Kapazität bekommen, weil du einfach schon mit 16 anfängst zu kiffen, was dumm ist. Wenn du schon irgendwie mit 18 anfängst, Koks zu nehmen oder ein 2CB, ist auch Quatsch. Erstmal ins Leben kommen, fest im Leben stehen und dann, finde ich, kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er solche Sachen ausprobieren will, ja oder nein. Es ist in Deutschland mittlerweile immer noch ein sehr großes Problem, über diese Themen überhaupt zu sprechen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, diese Frage hier zu behandeln, weil eben das gewisse Stigma und so da dran haften und man dann jemanden gar nicht mehr so ernst nimmt. Ich will nicht sagen, dass ich das noch nicht probiert habe. Ich werde aber auch hier nicht sagen, ob ich oder was ich probiert habe, weil es eben noch dieses Stigma gibt. Ich finde aber, dass es ein lächerlicher Umgang hier in Deutschland herrscht, was dieses Thema angeht. Wenn wir, diese Argumente habt ihr schon gehört, aber sie sind einfach richtig, sehen, wie man mit Alkohol umgeht, wie man mit Rauchen umgeht und vor allem, wie Alkohol hier gefeiert wird und wie man da darüber lacht und wie das beworben wird und wie man irgendwie auch sogar im Familienkreis irgendwie sagt, ja, dann besaufen wir uns nächste Woche wieder. Ja, alles klar. Und Onkel, der Onkel war wieder besoffen. Hahaha. Ha, ha. Super lustig. Es ist genauso eine Vergiftung, wie wenn du Drogen zu dir nimmst. Es ist alles eine Droge und es ist eine ganz, ganz falsche Herangehensweise, wie wir hier in Deutschland mit Drogen und vor allem auch mit härteren Drogen umgehen und wie man auch mit Süchtigen umgeht. In Portugal zum Beispiel werden Süchtige nicht als Sucht und Junkies irgendwie bezeichnet, sondern als Kranke. Das sind Patienten sozusagen, die die Möglichkeit haben, dann an gewissen Stellen Hilfe zu bekommen. Und zwar ernsthafte Hilfe und nicht so wie hier dann irgendwie ins Gefängnis Hilfe oder in die Psychiatrie oder sowas, sondern du kriegst da Hilfe gleich auf den ersten im ersten Schritt. Das heißt, die Leute geben da auch gerne mal zu. Ey, ich habe jetzt gestern übrigens, keine Ahnung, geguckt oder so. Kannst du mir helfen, liebe Stelle? Und dann kriegst du da Informationen und dann wird dir da auch geholfen. Was willst du dazu sagen? Ich danke, Herr Steinbrück, für diese kurze Antwort. Ich finde natürlich, dass Drogen hängt immer auch einfach von Möglichkeiten ab. Also ich finde, wenn man einfach die Chance hat, an bestimmte Drogen ranzukommen durch Leute, die das eben schon konsumieren, dann kann es auch sein, dass da, also ich glaube, eine grundsätzliche Neugierde hat sowieso jeder. Aber halt die Möglichkeit ist halt die Frage. Und wenn man in Kreisen verkehrt, wo das plötzlich genommen wird, dann hast du ja A, den Vorteil, dass du die Leute kennst, die das auch nehmen und dass du an die Sachen rankommst. Vielleicht auch günstig und eben auch jemanden hast, der vielleicht die Wirkung kennt. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach, dass du keinen da hast irgendwie, falls du irgendwie zu viel davon nimmst oder das nicht einschätzen kannst. Ist immer gut, glaube ich, wenn man sowas in Begleitung macht und einfach jemanden hat, der, das gibt es auch einen Begriff dafür, oder? Wie nennt man das? Das mal so, Tripsitter, so ein, ja. Tripsitter, ja. Tripsitter, genau. Und auch generell, dass einfach die Informationen überhaupt nicht weitergegeben werden, sondern den Jugendlichen oder der Menschheit, der ganzen Bevölkerung wird gesagt, Drogen sind scheiße und es wird überhaupt nicht drauf eingegangen, inwiefern die scheiße sind, wo sie gefährlich sind, inwiefern man da auch nochmal differenzieren muss zwischen zwischen diesen einzelnen Drogen. Ja. Und deswegen ist für viele so, okay, man hat mir gesagt, wenn ich einmal eine Nase Koks ziehe, dann bin ich süchtig und ich werde in der Gosse landen. Dann kriegen die das mal irgendwann auf einer Party oder so, kriegen sie mal eine Line, dann ziehen sie die mit, merken, oh, ich bin ja gar nicht in der Gosse. Dann denken sie, alles, was mir gesagt wurde, ist falsch über Drogen, weil das ja offensichtlich nicht gestimmt hat. Ich wurde hier belogen oder auch bei Gras oder so. Und deswegen von Anfang an sagen, ey Leute, ihr werdet nicht komplett süchtig, wenn ihr eine Line Koks nehmt. Ihr werdet nicht völlig verblödet, wenn ihr mal ab und zu kifft oder so, sondern wirklich auf die Risiken und Nebenwirkungen sozusagen eingehen. Von den Drogen auch zu sagen, ey, wenn du ein junger Mensch bist, dann lass die scheiß Finger davon. Es gibt nichts Dümmeres als jüngerer Mensch, als Drogen zu nehmen. Und später, wenn du im Erwachsenenalter bist und irgendwie im Leben stehst, dann kann jeder sich selbst darüber informieren. Und das muss auch in Deutschland möglich sein, dass man da ein bisschen vorurteilsfreier rangehen kann an dieses Thema. Genau. Ja, man muss halt auch so sagen, ohne Drogen wäre dieser Podcast doch A, für euch, für die meisten nicht zu ertragen, für uns auch überhaupt nicht zu realisieren. Also das darf man nie vergessen, wenn man sich irgendwie gegen Drogen ausspricht, dass dieser Podcast so sonst nicht möglich wäre. Ne? Ja, du siehst es auch im Internet, dass die Leute das einfach völlig falsch verstehen. Wenn man einmal irgendwie gesagt hat, ja, ich habe übrigens schon mal gekifft, dann wird in jedem Video gesagt, Mensch, der ist doch bekifft. Als würde ich bekifft ein scheiß Video machen, dann kannst du kein Video machen. Also wäre das eine entspannte, so, oh, jetzt will ich kiffen, jetzt mache ich mal ein Video. Also, das sind alles dämliche Kommentare und eine völlig falsche Herangehensweise an die Problematik. Ja, also auch eine ernste Frage tatsächlich. Oh, aber die müsste man eigentlich entkriminalisieren, legalisieren. Dieses Plädoyer wird es nochmal ausgeklippt auf YouTube geben, für den, der sich dafür interessiert. Wollen wir noch eine ernste Frage? Heute sind wir sowieso in ernster Mut, ne? Ja, hau raus. An meiner Arbeitsstelle, also von einem Mädel ist die Frage, an meiner Arbeitsstelle teile ich mir mit 4 weiteren Kollegen das Büro. Ich habe zu einem ein freundschaftliches Verhältnis und auch sonst ist das Arbeitsklima sehr entspannt. Seit einiger Zeit habe ich nun aber das Gefühl, einer meiner Kollegen empfindet unser Verhältnis etwas anders und würde sich gerne mehr wünschen. Er macht deutlich, dass er sich freut. Wann immer wir uns sehen, sucht Körperkontakt und schenkt mir auch sonst vermerkt Aufmerksamkeit. Ich kann das leider nicht erwidern und fühle mich mehr und mehr unwohl. Kann ich ihm in unserem Büro auch nicht wirklich aus dem Weg gehen? Was ratet ihr mir? Soll ich ihn darauf ansprechen? Und weil das Leben manchmal sehr fair ist, stecke ich auf der anderen Seite auch tief in der Friendzone eines Typen, für den ich eindeutig mehr empfinde. Falls ihr also auch Tipps habt, wie man sich entlieben kann, nun her damit. Tja, das ist ja nun wirklich Friendzone 101, ne? Tatsächlich. Ja. Hatte ich tatsächlich auch mit einer Arbeitskollegin vor 2 Jahren, die wirklich unglaublich in mich verliebt war. Meine Güte, was musste ich die abweisen? Das war richtig bitter für sie. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Leidet bis heute darunter. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe natürlich tatsächlich auch das schon gehabt bei einer ehemaligen Arbeitskollegin und bin auch, ja, ehrlich gesagt nicht froh geworden, bis ich ihren neuen Freund dann erstochen habe. Ne? Also das hat dann wirklich ein bisschen Abkühlung gebracht, muss ich sagen. Ne? Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ach, du warst in ihrer Friendzone, nicht sie, ja, in deiner. Genau. Plötzliche emotionale Racheakte sind ein bewährtes Mittel, um solche Sachen zu entschärfen und das kann ich auch nur empfehlen. Ja. Generell töten ist ein häufiger Rat, den wir hier geben. Irgendwann, ja, werden wir dafür, wir beide, du und ich, in den Knast kommen. Wir lehnen Suizid ab, aber wenn ihr euch töten lasst, können wir nichts sagen. Ja, diese gute alte Friendzone-Sache. Also du musst erstmal deinem Kollegen definitiv zeigen, dass du nicht auf ihn stehst, weil ich kenne auch die Weiber, die lächeln dann dir ins Gesicht und geben dir wirklich jedes Gefühl, dass du auf sie stehst. Die wollen immer auch noch eine Freundschaft dann haben. Der fickt die Freundschaft. Die Freundschaft ist tot in dem Moment, wo er sich in dich verknallt hat. Ja, und sie tun aber nicht so von wegen, ich will dein Freund sein, sondern sie tun nur, ich will deine Auserwählte sein. Ich bin so wunderschön. Ich will ja begehrt werden. Das kann man dir nicht übel nehmen. Aber du musst, wenn das, du merkst, es wird gerade unangenehm und der Typ fängt an, Gefühle zu entwickeln, dann musst du ihm einfach direkt ins Gesicht spucken. Ich glaube, das ist die einzige Sprache, die er versteht. Ins Gesicht spucken und sagen, hau ab! Ja. Oder ganz einfach, vielleicht mal ein anderer Ansatz. Schlaf doch einfach mal mit ihm. Dann hat er ein gestreicheltes Ego, kann nachher sagen, ja, das ist meine Ex, mit der hatte ich früher mal was. Mehr will er doch im Endeffekt gar nicht. Dann kann er sagen, er hat einmal mit dir geschlafen, dann könnt ihr in Ruhe auseinandergehen. Dann kann er auch so sagen, ja, die wollte mehr, aber wollte nur mit dir schlafen. So, dann stehen alle Seiten gut da. Warum nicht einfach mal diesen Weg gehen? Stimmt, eigentlich ist es ja, also rein faktisch ist ja das einzige Problem bei Friendzone ist ja kein Sex. So, du bist in der Friendzone von jemandem, hast keinen Sex. Er ist in der Friendzone von jemandem, hast keinen Sex. Das Friendzone-Problem kann gelöst werden, indem ihr beide Sex habt. Dann gibt es kein Problem mehr. Ja, genau. Das ist wirklich so. Er fühlt sich gut. Denk an ihn. Sei nicht immer so egoistisch zu sagen, mein Körper gehört mir. Ja, aber wenn jemand anderes Interesse hat, dann sollte man zumindest da auch schon mal ein bisschen drauf eingehen. Du bist echt mega egoistisch, dass du nicht mit diesem 180 Kilo Fettsack schläfst. Was denkst du, wer du bist? Klar, natürlich willst du schöne Blicke, willst du trotzdem kassieren, ne? Er soll schön zu Hause heulen, wenn du da mit deinem neuen Macker da auftauchst, ne? Aber ihn mal kurz ranlassen? Nee, geht nicht. Aber das ist diese Doppelmoral bei Frauen. Ja, und in die andere Richtung verstehe ich bei Frauen auch nicht. Klar, ey, ihr habt es auch nicht leicht und so, Männer anzusprechen. Aber ich sag's euch und jeder Mann sagt es euch. Wenn du auf den Typen stehst, frag ihn, gehen wir mal zusammen essen. Wenn er sagt ja, geht ihr zusammen essen, dann steht er auf dich, dann könnt ihr was miteinander haben, dann bist du raus aus der Friendzone. Ist ja nicht so wie bei uns Männern, dass wir immer mega Angst haben müssen, als Riesenversager zu gelten oder so. Du fragst ihn, wenn er keinen Bock hat, ist es scheißegal. Du fragst den Nächsten, der hat Bock. Also Frauen haben da ja eine bessere Ausgangsposition als wir Männer. Also ich meine jetzt gerade dieses andere Friendzone-Problem, ne? Ja. Den Typen, den du gut findest, einfach mal fragen, lass uns zusammen essen gehen. Dann siehst du, bist du relativ schnell raus aus der Friendzone. Und zwar dann entweder in der alles klar, ich sehe dich nie wieder Zone oder alles klar, wir haben jetzt mal schöne Beziehung. Also du müsstest schon sehr hässlich sein, damit er Nein sagt. Ne? Sagen wir doch mal, wie es ist als Mann. Ja. Also im Zweifelsfall, wenn man angesprochen wird auf die Art, dann geht man doch da erstmal hin, guckt sich die Nummer an. Da ist man doch nicht so wählerisch wie Frauen, die dann sagen, nee, irgendwie auch nicht so ganz, ich weiß nicht, eigentlich ist der ganz süß, aber als Typ, ja, wenn die irgendwo erkennbar die Form von einer Frau hat, dann sagt man doch erstmal ja und guckt sich die Nummer an. Ja. Oder? Absolut, absolut. Ich hoffe, ihr seid noch nicht befreundet, du und der, auf den du stehst, weil da bin ich dann zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie eine andersgeschlechtliche Freundin habe, also nicht Girlfriend, sondern Friend, und die sich dann in einen verliebt, das finde ich dann immer so traurig und das ist dann wirklich immer das Dramatischste, was ich mir vorstellen kann im Leben. Da bin ich dann immer auch verärgert und traurig. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch einfach nur so ein bisschen anflirtet gerade und dann wird er nicht großartig enttäuscht sein, wenn du auf einmal mehr willst. Dein anderer Kollege wird allerdings am Boden zerstört sein und wir können nur beten, dass der Mann sich nicht umbringt. Ja, also an deiner Stelle würde ich schon gucken, ob man nicht wenigstens eine Mitleidbeziehung irgendwie ein paar Monate aufrechterhalten kann, weil der wird sich davon nie wieder richtig erholen, ne? Sagen wir es, wie es ist. Von dieser einseitigen Liebe. Und auch hier wieder sei zur Not, nicht so egoistisch. Zur Not auch hier einfach ein bisschen Öl in die Hand, auf seinen Schoß und er ist glücklich. Und du bist das problemlos. Ihr müsst ja nicht wirklich miteinander schlafen. Genauso ist es. So, Andreas, willst du jetzt ein bisschen Öl auf die Hand haben? Ha? Nein, will ich. Naja. Ah, du willst es richtig machen, oder was? Nee, ich will später nach verflixte Klicks in Ruhe. Ich will, dass wir ein bisschen Vorspiel haben. Okay, ich freue mich ganz dolle drauf. Wir haben nämlich noch eine kleine Rubrik hier zu erledigen, nämlich unsere fantastischen Leute, die uns hier, erstmal danke an alle, die uns unterstützen. Ja. Aber wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Kategorien und ab $5, die ihr uns auf Patreon, da könnt ihr uns in der Gagreflex finden, Gagreflex Podcast Patreon. Diejenigen, die $5 gespendet haben, werden hier namentlich erwähnt. Wollen wir alternieren oder möchtest du die erste Hälfte? Ich mache die erste Hälfte. Ja. Einfach vielen lieben Dank an Jonas, Patrick, Fabian, Yannick, Hannes, Robinson, Alexander. An den Jörn, an Explorer7, an Lukas, Tim, Dominik, Eduard und Steffen. Und man muss natürlich sagen, der gute Gerebor, ja, unser Lieblingskind, unser kleiner Schleimer, der uns $10 gibt, den erwartet noch ein geiles Video von unserem Schottland-Trip, ja, muss man auch mal sagen. Genau. Kein Video für die Eltern aufgenommen, aber klar, für Patreon haben wir eins gemacht. So war das. Am höchsten Punkt von Schottland haben Andreas und ich ein Grußvideo für den guten Gerebor ganz alleine aufgenommen, denn vielen Dank an deine Unterstützung von $10. Ihr könnt uns jederzeit unterstützen. Oder wenn ihr kein Geld habt, dann bewertet doch einfach unseren Podcast auf iTunes oder auf Facebook und shared ihn an eure Freunde oder retweetet. Ihr kennt doch die ganze Scheiße, Mann. Das brauchen wir euch doch nicht erzählen. Ja, Lars, das waren unsere Fragen. Und das waren eure Antworten. Oh yeah. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in 1 bis 2 Wochen wieder. Ja. Lasst uns einen netten Kommentar da und bis dann. Ciao.